Ich lese den Artikel, mein liebes Kind, und verstehe natürlich vieles nicht. Aber das muss wohl so sein. Wie sollte ich es auch beurteilen können?« »Zeigen Sie ihn mir, Mama.« Raskolnikow nahm die Zeitschrift in die Hand und überflog seinen Artikel. Obwohl es eigentlich seiner Lage und seinem Zustand widersprach, empfand er doch jenes eigentümliche und prickelnd süße Gefühl, das ein Verfasser, der sich zum ersten Mal gedruckt sieht, empfindet. Dabei sprachen auch seine 23 Jahre mit. Das dauerte einen Augenblick. Nachdem er einige Zeilen gelesen hatte, verdüsterte sich sein Gesicht und ein furchtbarer Schmerz presste sein Herz zusammen. Sein ganzer seelischer Kampf in den letzten Monaten kam ihm mit einem Mal in Erinnerung. Mit Widerwillen und Ärger warf er die Zeitschrift auf den Tisch. »Aber weißt du, Rodja, wenn ich auch noch so dumm bin, so kann ich doch verstehen, dass du sehr bald einer von den Ersten, wenn nicht der Erste, unter unseren Gelehrten sein wirst. Und man wagte von dir zu denken, dass du den Verstand verloren hättest. Du weißt es nicht, aber man dachte es wirklich. Ach, dieses niedrige Gewürm, woher sollen sie auch begreifen, was Verstand ist? Und selbst Dunetschka hat doch auch fast daran geglaubt. Was sagst du dazu? Dein verstorbener Vater hat ein paar Mal etwas an verschiedene Zeitschriften geschickt. Zuerst Gedichte. Ich habe noch ein ganzes Heft mit Gedichten aufgehoben. Ich zeige es dir einmal. Und nachher eine ganze Novelle. Ich hatte ihn gebeten, sie abschreiben zu dürfen. Und wir haben beide gebetet, dass sie angenommen werde. Aber sie wurde nicht angenommen. Weißt du, Rodja, als ich vor 6 oder 7 Tagen deine Kleidung sah und wie du wohnst, was du isst und wie du herumgehst, war ich ganz niedergeschmettert. Jetzt sehe ich, dass ich wieder einmal dumm war. Denn wenn du Lust hättest, könntest du dir alles auf einmal verschaffen. Durch deinen Verstand und dein Talent. Also willst du es bloß vorerst nicht und bist mit bedeutend wichtigeren Dingen beschäftigt. Dunja ist nicht zu Hause, Mama? Nein, Rodja. Sie ist jetzt sehr oft nicht zu Hause, lässt mich viel allein. Dmitri Prokofjitsch kommt öfters zu mir, um zu plaudern. Ich bin ihm sehr dankbar dafür und er spricht immer von dir. Er liebt dich sehr und schätzt dich, mein Kind. Von deiner Schwester will ich nicht behaupten, dass sie mir gegenüber respektlos wäre. Ich will mich nicht beklagen. Sie hat ihren Charakter, wie ich den meinen. Sie hat allerhand Geheimnisse vor mir. Ich aber habe vor euch gar keine Geheimnisse. Gewiss, ich bin fest überzeugt, dass Dunja sehr klug ist und außerdem auch mich und dich liebt. Aber ich weiß wirklich nicht, wohin dies alles führen wird. Du hast mich glücklich gemacht, Rodja, weil du mich jetzt besucht hast. Sie aber hat das nun verpasst. Wenn sie zurückkommt, will ich ihr sagen, dein Bruder war hier. Wo hast du diese Zeit vertrödelt?